passiert, wir mit Glaube argumentieren, das Recht des Gott befiegen, um das Leben von der Erde zu kriegen. Ich kann euren Glauben nicht verstehen, kann den Erlöser nirgends sehen. Ich will das alles nicht mehr hören. Ich kann euren Glauben nicht verstehen, kann den Erlöser nirgends sehen.